stolzen Gefühls habe ich diese gewaltige Verantwortung vor Gott und meinem Volke übernommen. Ich werde sie tragen, bis ich mein Ziel erreicht habe. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen. In mühsamem Ringen will ich wieder das alte, bewährte preußische Beamtentum festigen, das einst wegen seiner vorbildlichen Pflichttreue das Beste und Erste der Welt genannt wurde. Ich werde den Kampf gegen Schmutz führen für die Sauberkeit und die gute deutsche Sitte. Die Städte müssen wieder gesäubert werden von jenem volks- und rassefremden Erscheinungen, die durch ihre zersetzende Tätigkeit deutsche Sitten untergraben und das Laster predigen.